Aufgabe 8b. So, Mirek, jetzt müssen deine Notizen zum Auftrag von Frau Krämer in unser Angebotsprogramm eingegeben werden. Wir schauen uns mal gemeinsam den Abschnitt mit der Leistungsbeschreibung an. Wir brauchen dafür deine Notizen von gestern, von der Besichtigung. Herr Bachmann, da bin ich aber gespannt, was wir nun mit all diesen Informationen machen. Hier sind die Notizen und auch Ihre Skizze von den beiden Räumen. Gut. Die Skizze brauchen wir später noch, wenn wir die Menge an Material ausrechnen. Dann lege ich diese noch beiseite. Und was soll ich mit den Fotos machen? Ach ja, die Fotos. Die brauchen wir für die Dokumentation. Gib mir mal die Kamera. Ich speichere die Dateien auf unserem Laufwerk. Ach, Herr Bachmann, könnte ich vielleicht ein paar Fotos für meinen Arbeitsnachweis, also für mein Berichtsheft, ausdrucken? Sicher, das machen wir nachher. Aber jetzt schauen wir uns die Leistungsbeschreibung an. Hier schreiben wir die einzelnen Posten hinein, die wir mit der Kundin besprochen haben. Die Preise werden wir später berechnen und eintragen. Diese Lücken lassen wir noch aus. So, lies dir diesen Abschnitt aus der Leistungsbeschreibung mal durch. Erkennst du die einzelnen Posten wieder? Oh ja, hier oben steht Untergrundprüfung. Die habe ich ja alleine gemacht. Stimmt. Und dazu hast du dir gestern ja auch Notizen gemacht. Was hat denn die Prüfung ergeben? Ja, also der Boden in den beiden Räumen war trocken, aber es gab viele Unebenheiten. An manchen Stellen bis zu 3 mm. So, und genau das muss hier hineingeschrieben werden. Herr Bachmann, was ist denn mit der Rubrik darüber? Entfernen vorhandener Bodenbelege. In den Zimmern gab es doch gar keine Bodenbelege. Gut aufgepasst, Mirek. Dieser Punkt kann bei anderen Aufträgen wichtig sein. In diesem Fall schreiben wir einfach nicht erforderlich. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt. Vorbereitung des Untergrunds. Richtig. Dazu habe ich Folgendes aufgeschrieben. Der Boden ist großflächig abzuschleifen und auszugleichen. Richtig, Mirek. Hier muss also großflächiges Abschleifen eingetragen werden. Und was ist bei der nächsten Rubrik einzutragen? Trittschalldämmung. Moment, da haben Sie der Kundin etwas empfohlen. In meinen Notizen steht Dämmung von der Firma Fluxböden, einfach 2 mm sind ausreichend. Gut, das muss auch eingetragen werden. Und was ist beim nächsten Punkt zu notieren? Lieferung Laminatböden und Materialbeschaffung. Das haben Sie mir noch vor der Besichtigung erklärt. Wir kaufen in diesem Fall das Material für die Kundin. Und sie wollte gern, einen Moment, Laminat in der Farbe Eichegrau Landhausstil haben, nicht wahr? Stimmt. Aber hier müssen wir zuerst eintragen, dass eine Materialbeschaffung erforderlich ist. Und dann auch die Stärke des Laminats. Denn Eichegrau gibt es in verschiedenen Stärken. Oh ja, natürlich. Ich habe hier 10 mm notiert. Aber ich wollte noch etwas fragen. In der Leistungsbeschreibung steht schon die Quadratmeterzahl. Aber unter dem Punkt Abschleifen stehen 46 Quadratmeter und hier beim Laminat 50 Quadratmeter. Warum schreiben wir hier mehr auf? Gute Frage, Mirek. Wir brauchen in der Regel ein bisschen mehr Material, weil es Ecken und Nischen gibt, die den Verschnitt erhöhen und damit die Materialmenge. So, nun zu den Montagearbeiten. Hier muss die Art der Verlegung eingetragen werden und das Material ist auch noch einmal zu nennen. Alles klar. Also noch einmal Eichegrau, Landhausstil. Gut. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Lieferung Fußleisten. Ich weiß, hier geht es wieder um die Materialbeschaffung. Die gewünschte Höhe war 4 cm und die Stärke ist 2 cm. Sehr gut aufgepasst, Mirek. Dann schreib das mal dort hinein.